Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin mit dem Zeilen. Das letzte bin übrigens ich. Hört auf! Glück ab, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Jahresrückblick. Ja, wir sprechen über den August 2025. August ist auch ein guter bayerischer Vorname, finde ich. Das Sachsen-Starke ist ja auch ein August-Krisen. Ja, genau. Ich habe den 7. August übrigens mitgebracht. Ich habe den 9. August. Also ich habe den Samstag genommen. Der war irgendwie... naheliegend. Okay. Ja. Okay. Berlin, 7. August 2025. Friedrich Merz wird plötzlich Antisemit und stoppt die Rüstungsexporte an Israel. Grund sind Pläne der israelischen Regierung, Gaza einzunehmen. Vielleicht wird er aber auch nur Trumpist, weil Merz seit Jahresbeginn immer wieder angekündigt hat, Benjamin Netanyahu trotz Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Deutschland zu empfangen und ihn dann auch im Dezember in Israel besucht hat. Wahrscheinlich, um ihn zu informieren, dass es da übrigens schon einen Haftbefehl gibt und er das regelt. Ja, aber Hafti ist doch jetzt irgendwie, hat er auch seine eigene Doku. Hafti hat jetzt auch seine eigene Netflix-Doku, ja, habe ich gehört. Genau, und ich habe sie noch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe mir sagen lassen, dass Hafti keine Nase mehr hat und man kann das jetzt in dieser Doku ganz gut sehen. Aber mehr kann ich zu der Doku auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat Friedrich Merz die Rüstungsexporte dann irgendwann wieder erlaubt auch, um das Ganze abzuschließen. Also, er zieht durch. Er zieht durch. Er ist ein Mann der Macht. Na gut, die entscheidende Frage ist ja jetzt erstmal, wie ist das mit den Hotels an der Riviera? Brauchen die noch einen Koch? Brauchen die noch einen Koch? Wie wird Steuerhinterziehung in Gaza verurteilt? Liefert Israel aus. Und ist der Koch ein Gegner des Regimes oder ein Befürworter des Regimes? Man weiß es nicht, ja. Aber wir sehen, ja. Auch Friedrich Merz hat sich irgendwie im Israel-Konflikt absolut verheddert. Also, normalerweise hast du ja widersprüchliche Positionen zwischen unterschiedlichen Personen innerhalb einer Partei. Gerne auch mal Friedrich Merz hat den Widerspruch einfach in sich vereinigt. Ich finde, verheddert ist auch ein schönes Wort. Wenn man sich mal so vorstellt, wie da einfach einer so in den Seilen hängt und sich verheddert hat. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Marionettenmetapher. Ich finde, müsste man mal karikieren. Geht raus an alle, die mal Bock haben, irgendwie einfach, ja. Ich weiß nur noch nicht, was für ein Netz, was für eine Vernetzung es ist. Es gibt ja das Netz der Lügen, es gibt das Netz der Korruption. Aber damit hat ja Friedrich Merz nichts zu tun. Das Netz der Lügen. Da werden ja andere Leute. Naja. Das ist richtig. Genau. Friedrich Merz muss ja dafür sorgen, dass Deutschland wieder funktioniert und deshalb auch keine Rüstungsexporte erstmal nach Israel, aber auch keine Auslieferung von mutmaßlichen Kriegsverbrechern, gegen die Strafbefehle vorliegen. Ja, so ganz ehrlich, wenn wir jetzt erstmal jeden Verbrecher festnehmen würden und einsperren würden, das wird ja die Justiz überlasten. Eben. Das würde die Justiz überlassen. Deshalb ist die Frauke Brosius-Gersdorf bestimmt auch nicht ans Bundesverfassungsgericht gekommen, weil die wird an anderer Stelle bestimmt mehr gebraucht. Jetzt haben wir es geklärt. Die hat sicherlich im Strafrecht richtig große Meriten sich verdient und wird die jetzt einfach weiterhin verdienen. Und du weißt ja, was aus guten Staatsanwälten im Zweifel auch wird. Tote Staatsanwälte? Nee, nö, nö, die gehen dann einfach zu Projekten wie Finanzwende oder sowas. Ah, stimmt. Gute Staatsanwälte, tote Staatsanwälte ist das sogenannte italienische Programm, ne? Mhm. Italien ist übrigens auch ein gutes Stichwort für mein Thema. Als ob ich es geplant hätte. Ja, also es ist nicht ganz Italien, aber es ist schon ganz nah dran. Ja. Wobei man dazu sagen muss, wenn Frau Meloni jetzt weiter so durchzieht, könnte es tatsächlich sein, dass Frau Meloni die erste Ministerpräsidentin in Italien ist, die eine komplette Regierungsrunde durchzieht. Was tatsächlich, ich glaube, der letzte Staatschef, der eine komplette Legislatur durchgezogen hat, war Mussolini. Also Regierungschef. Ja. Wichtiger Unterschied. Aber es gibt noch einen Staatspräsidenten in Italien. Ja, ja, aber gab es den damals auch schon? Da gab es einen König. Na, siehst du. Ja, also war ja auch quasi so die Vorstufe des Ministerpräsidenten. Aber Ministerpräsident ist ein gutes Stichwort. Stuttgart, Deutschland. Winfried Kretschmann überholt Erwin Teufel und ist nun mit 14 Jahren und 3 Monaten der längst amtierende Ministerpräsident Baden-Württembergs. Winfried Kretschmann. Winfried Kretschmann. Winfried Kretschmann. Ja. Was schätzt du, der wievielte Nicht-CDU-Ministerpräsident er ist? Winfried Kretschmann ist doch auch von der CDU. Nein, der ist bei den Grünen. Das ist ein Irrtum. Das wird immer fehlberichtet. Er ist ehrenhalber bei der CDU. Wenn von CDU-Ministerpräsidenten gesprochen wird, ist der ehrenhalber mitgemeint. Aber was schätzt du, der wievielte Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der nicht bei der CDU ist er? Seit Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg, also irgendwann in den 50ern, ne? Ja, davor gab es ja Köln-Baden-Württemberg. Ja, das ist Baden und Württemberg, so wie sich's kehrt. Manche zählen da auch Baden-Württemberg und Hohenzollern, deren Staatspräsidenten auch noch mit zu. Ich glaube, der zweite. Aha, wer war der erste? Der erste war der, den sie da bei der Fusion übernommen haben. Der müsste von der DVP gewesen sein oder von der Deutschen Partei oder sowas. Irgend so eine FDP-Vorfeldorganisation jedenfalls. Ja, Reinhold Meyer. Nachdem die Brücke am Kraftwerk benannt wurde, ist am Kohle, die Reinhold-Meyer-Brücke. Schön. Die Brücke zwischen Stuttgart-Münster und Stuttgart-Bad Cannstatt. Wenn man von der über die drüber läuft, läuft man über den Neckar drüber und kann wunderbar auf die tiefliegenden Kohlenschiffe vom Flussschiffer quasi schauen, wo dann quasi die Kohle abgeladen wird für die Müllverbrennungsanlage. Daran muss man bei Reinhold Meyer natürlich denken. Das ist richtig, ja. Wüsstest du aus der Kalten noch weitere Ministerpräsidenten? Günther Oettinger. Ja. Günther Oettinger berühmt wofür? Für seine hervorragenden Englischkenntnisse. Und für die Feststellung, dass Hans Filbinger kein Nazi war, sondern ein Gegner des Regimes. Hans Filbinger als lupenreinen Demokraten hätte ich als nächsten Ministerpräsidenten genannt. Dann sollten wir nicht vergessen Lothar Späth. Nee, der war kein Ministerpräsident, oder? Doch, der war Ministerpräsident, ja. Genau, den haben sie dann ja zu Jenoptik. Genau, der ist zu Carl Zeiss gegangen. Genau. Dann Erwin Teufel, Günther Oettinger, dann natürlich den großen Helden, der es nicht mal geschafft hat, eine Wahl zu gewinnen, weil er gegen Winfried Kretschmann verloren hat. Stefan Mappus. Genau. Das ist tatsächlich auch der Punkt übrigens, weswegen man ja sagen muss, Kretschmann schafft ja etwas, was davor jetzt gar nicht so häufig der Fall war, nämlich er schafft es tatsächlich einfach 3 Amtszeiten durchzuregieren. In der Regel hat die CDU ihren Ministerpräsidenten irgendwann mal abgesetzt und schon den Nachfolger auf den Stuhl gesetzt, damit der zumindest mal halbwegs bekannt ist. Mhm. So ist ja dann auch ein gewisser Herr Mappus, glaube ich, ans Ruder gekommen, weil man gesagt hat, nee, also eine lesbische Kandidatin können wir da nicht. Die hat sich gegen Günther Oettinger nicht durchsetzen können. Oder so rum. Auf alle Fälle, ja genau, dann war es so. Auf alle Fälle, ja. Genau. Mappus hatte gegen wen? Merkel wollte Oettinger loswerden und hat den nach Brüssel komplimentiert. Ah, stimmt. Also ich weiß nur, dass Mappus auf jeden Fall die Wahl dann nicht gewonnen hat. Genau. Apropos Wahl nicht gewinnen, da müssen wir noch jemanden nennen, nämlich Kurt-Georg Kiesinger, der auch keine Wahl gewonnen hat und trotzdem Kanzler geworden ist. Genau, und Gebhard Müller. Damit sind wir dann aber auch schon durch. Ja, haben wir sie alle, ne? Ja, neune sind's. Also. Ich wüsste jetzt so viele nicht aus NRW. In NRW gab es im Wesentlichen Johannes Rau, der hat das einfach 50 Jahre lang gemacht. Na, so schaut er auch aus. Dürfte tatsächlich der Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit überhaupt sein. So, da wir über Inhalte von Winfried Kretschmann jetzt nicht so viel sagen können, können wir noch ein bisschen was über die Inhalte von Baden-Württemberg sagen? Das ist relativ deckungsgleich. Die Inhalte von Winfried Kretschmann und Baden-Württemberg sind Automobilindustrie. Ja, das Witzige ist, das könnte man so denken, aber was ist denn die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg? Mannheim? Mhm. Und was ist da zu Hause? Ludwigshafen. Es wohnt nebendran. Die Chemieindustrie hat man ja outgesourced. Ja, ja, da hat der König von Baden damals gesagt, das ist mir zu eklig, das muss hier raus. Mhm. Daraufhin sind die einfach nach Ludwigshafen rüber und haben gesagt, ah ja, dann. Deswegen sind die badischen Werke auch in der Pfalz. Tja. Mhm. So kann es laufen. Ist Mannheim wofür bekannt? Für seine schachbrettartige Anordnung der Innenstadt, wo selbst die Straßen nur aus einzelnen Buchstaben bestehen. Und für Karl Benz, den Erfinder des anderen Autos. Mhm. Weil Gottlieb Daimler ja nicht gereicht hat. Genau. Die Badener brauchten auch ihren Autopapst. Ah. Ja. Jedem sein Auto leer. Na ja, klar. Ja, dann in Folge kommen natürlich Karlsruhe, Freiburg und dann kommt schon Heidelberg. Ja. Alles. Ja. Nicht für ihre Industrie bekannte Städte. Gut, wenn es noch um Industrie gehen soll, dann hätte man noch eine Pforzheim. Ja, das ist mehr so Handwerk. Schmuck- und Uhrenindustrie, ja. Ja, aber das ist jetzt so nicht Industrie im industriellen Sinne. Und last but not least, es gibt ja nur noch drei Großstädte in Baden-Württemberg, kommen noch von unten nach oben Reutlingen. Reutlingen ist für seine hässliche Innenstadt bekannt. Bekannt dafür, dass es am Fuß der Schwäbischen Alb rumliegt. Ja. Und nicht Tübingen ist. Ja, und für die hässliche Altstadt und für die Achalm. Und dann kommt noch Ulm. Ulm ist dafür bekannt, dass es quasi der Übergang nach Bayern ist. Und für Albert Schweitzer, Albert Einstein, der andere Albert. Und dass es einen Schneider gab, der da versucht hat zu fliegen. Mhm. Vom Ulmer Münsterer. Ja. Wie die Sage sagt, der Schneider von Ulm hat Fliege probiert, da hat der Teufel den Donau reingeführt. Ja, und last but not least, die letzte Großstadt in Baden-Württemberg, und die darfst du noch erklären, warum die jetzt so eigentlich völlig scheißegal ist und dann doch so scheiße bekannt. Heilbronn. Schwarzgruppe. Die Antwort ist relativ genau. Einfach. Es ist immer Geld. Geld. Genau. Und das ist auch das Stichwort für die nächste Wahl in Baden-Württemberg. Ich sehe da schwarz. In diesem Sinne können wir, glaube ich, den Monat beenden. Ja, ich sehe da auch schwarz, weil auch der Cem ist auch nur ein angemalter Schwarzer. Macht's gut.